ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. The hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast, to coast, to coast, to coast. Ich sperr die Augen auf und schau in die Gesichter der Kids, die langsam nicht mehr wissen, welcher Weg der richtige ist. Viele sind deprimiert auf der Suche nach Liebe und Frieden, umgeben von Gewalt, Neid, Hass und fiesen Intrigen. Bin kein Prediger, ich hab auch nicht die Bibel geschrieben, doch statt zu hassen, hab ich mich halt entschieden zu lieben. Vergesst den ganzen Stress, will mein Leben lieber genießen, statt auf der Straße Menschen wegen Bullshit niederzuschießen. Follow me over racism, follow me over hate. The answer is love, don't wait too late. Come on, make way, talk. Little lava lava, flick to spark. In the summer weather, when it get too hot, we coulda cool in the park, just sipping on a beer and Irish. When it get too hot, we coulda chilling in the park till it way past dark, relaxing and ting. Do you feel my love? Strong rhythm pong, me say no bystander. Do you feel my love? Tell the people make them hold on, me say hold on. Do you feel my love? Strong rhythm pong, me say rock. Voll die Psychopathen machen mich krank. Während es keiner merkt, stapeln sie ihre Waffen im Schrank. Ich möchte wetten, bald muss man sich vor jedem verstecken, um die Familie und das eigene Leben zu retten. Es ist gefährlich geworden, auch an friedlichen Orten. Seit Amokläufer, Lehrer und wehrlose Kiddies ermorden. Ich hab keinen Bock mehr, nein, ich bin ein friedlicher Mensch, dessen Lieder man kennt, der sich draußen viel Liebe erkämpft. Was geht ab, yo? Ja, ich setz ein Zeichen am Mike. Check die fetten Raps, der Beat verbreitet den Vibe, der dich vergessen lässt, in welcher Welt du eigentlich lebst. Für dir genügend Liebe gibt, wenn du das Zeichen verstehst. Sperr die Augen auf und schau in die Gesichter der Kids, die langsam wissen, welcher Weg für sie der richtige ist. Und das ist gut so. Und wie lautet das Ende vom Lied? Jedes Radio spielt den Song im ganzen Sendegebiet. Each and every posse could a dance up for this. Watch Franny and any of them jump and twist. Fire! Come make we drop it in a vagabond style. See that them now war mercy, mercy style. Come make we drop it like a yard. Half it guns. They must have gone mad. Half it guns. Some of the broader than broader than broader than broader than broad. Do you feel my love? Strong rhythm pong, me say no bystander. Do you feel my love? Tell the people make them hold on, me say hold on. Do you feel my love? Strong rhythm pong, me say rock bystander. Alright, Coast to Coast geht in die nächste Runde. Es begrüßen euch Franz Hahnemann und Adrian Barne. Genau der. Gerade eben gehört von der Sleepy's World Tony Greer. Und zwar mit dem Lied Do You Feel My Love. Gerappt hat Nico Suave aus Hamburg. Ja, wunderschöne Raps. Ich hoffe, ihr habt drauf gehört. Er hat sehr intelligente Sachen erzählt. Jo, heute ist unsere fünfte Sendung Coast to Coast. Wir haben einiges vor. Zum Beispiel werden wir dann den DJ Montes aus Basel in der Schweiz anrufen und ein kleines Interview mit ihm machen. DJ Montes ist eine Hälfte der famous Goldfinger Brothers. Hi. Das sind ziemlich berühmte Hip-Hop-DJs in der Schweiz. Und wir haben dann auch ein Live-Set von denen, werden euch das vorspielen, dass ihr wisst, warum die so berühmt sind. Genau. Hi. Und jetzt, einige Neuvorstellungen mal wieder. Zum Beispiel gibt es jetzt ein Lied von den Airi Revolte. Das ist eine französisch-deutsche Band aus Mannheim. Und zwar war ich am Wochenende in Leipzig auf einem Festival. Und dort hat die Band gespielt und die waren einfach der Hammer live, sehr energiegeladen. Ich habe mir dann gleich den ihre CD geben lassen. Und wir hören jetzt das Lied La Musique. Hey mec, fais gaffe, y'a les flics! Mais on a rien fait, on fait que de la musique! Hip-hop! Muffin in der Kombinierschale. Ich verließ mich schließlich auf mich und meine Eigenart. Musik inspiriert mich sicherlich, und weil ich schreiben mag, hat sie mich hinsichtlich des Lichtes in sich gebunden. Denn die ganze Stadt hat verteilt mir viel zu viel geschunden. So fand die Negativität in mir schnell ein Ende. Ich erkenne mich wieder, aus Fäuste werden Hände. Nutze meine Elemente, aus kleinen Ideen werden Bände. Musik mit Alimente, so legen meine Raps Brände. Auf dunkle Gestalten, die permanent probieren, meinen utopischen Traum in Schach zu halten, zu kontrollieren. Doch ich will sie nicht studieren, das führt zu keinem Ergebnis. Ich warte nicht mehr auf ein Geständnis, bald Melodien im Gedächtnis. Der Gap ist zwischen mir und der Musik kein Verhältnis. Wüsste ich nicht, was es ist, als wenn der Ton positiv verhält ist. Unterstellt es weder mich noch Irene. In Bedrängnis. Latitude noch sonst, weil es mir geschenkt ist. Ich verhalte mich defensiv, mein Schutzschild ist intakt. Und du kämpfst bis das Fahrlicht an Tageslicht tragt. Meine Taktik hat den Ursprung, Tag voll im Takt. So schließe ich die Gruppierung und gründe deine Pack. Oui, la musique n'aime pas mon cri, non, la musique vient de mon cœur. C'est pour ça que je l'aime bien et c'est pour ça que je l'adore. Oui, elle coule dans mon sang et c'est ma bouche que elle sort. Le monde serait moins agressif si tout le monde en faisait mort de la musique. Oui, elle m'inspire. Je crois que tout le monde l'aime bien aussi, c'est ce que je veux dire que la musique. Oui, elle m'inspire. Je crois que tout le monde l'aime bien aussi, c'est que je veux dire que la musique renforce ta joie et qu'elle renforce ton plaisir. Imagine-toi si quelqu'un veut nous interdire faire la musique, ça serait pareil que nous interdire de rire. Ou y aurait de la revolte ou bien y aurait plus d'avenir. Oui, la musique elle vient du cœur, puis elle vient de la nature. La musique elle vient du cœur, puis elle vient de la nature. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. Steht für die Liebe zur Musik. Steht für Liebe zur Musik und nicht für Niedertracht. Man ist fieberhaft versucht, bis man es wieder schafft. Dass man selbst solche Lieder macht, die einen glücklich und nicht einsam werden lassen wie Drachen. Und die Klänge machen keine halben Sachen, entfachen Freude in den Menschen, bis diese mit den Augen lachen. Dann entsteht eine Atmosphäre, die ohne diese Lieder nie so da gewesen wäre. La Musik treibt die Leere in mir Stück für Stück zurück ohne Rücksicht. Genau damit macht mich die Musik auch so glücklich. Natürlich erfüllt mich dieses Stück nicht bis tief in mein Inneres. Die Leere, die dort sitzt, ist etwas Schlimmeres als der Regen. Euch lasst mich in meinem Leben nicht von ihr breitschlagen. Zu kämpfen bereit wie ein Streitwagen. Kann ich jedem mein Leid klagen. Deswegen bin ich allen dankbar, die nicht erst seit Tagen für mich Zeit haben und mich mit ihrer Liebe freit haben. Niemand kann mit Bestimmtheit sagen, die Liebe wird die Leere überwinden. Denn sie schreit Fragen, um die Antworten darauf zu finden, muss sie beitragen in mir und an der Ferne. Tell them one more time, we sing again, yo! Écoute-moi bien. Je me tiens de ma voix et je prends le micro dans la main. Le microphone fait son tour, tout le monde chante, personne se plaint. Tout le monde danse et se trouve l'ambiance à la salle est vachement bien. Pour s'exprimer et pour nous plaindre, faisons de la musique. Nous chantons pas des meufs et nous chantons pas comme on est. Nous chantons pour changer la vie, nous chantons de la politique. Contre la société et contre les sales flics. La musique vient pas mon cul, non, la musique vient de mon cœur. C'est pour ça que je l'aime bien et c'est pour ça que je l'adore. Oui, elle coule dans mon sang et c'est ma bouche que elle sort. Le monde serait moins agressif si tout le monde faisait mort. De la musique, la musique, la musique, la musique, elle m'inspire. La musique, la musique, la musique, la musique, elle m'inspire. La musique, la musique, la musique, la musique, elle m'inspire. Tous les jours, je vous jure qu'elle m'inspire. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. Nous, à lui révolter, faisons de la musique pour que chacun puisse danser. And get it anyway. What's with the MCs? It's like cut your dick off and then grab a mic and start the rap or something. I fuck these beats and fuck the rap and fuck everything. And yeah, fuck everything anyway and anyhow. Hey, nigga, what's up, nigga? I got game. Yeah, you got game. Damn right. Work, my nigga. Hey, you know what? What? I hate these rappers, you know. Yeah, me too. Fuck these rappers, man. Fuck these motherfucking MCs. Yeah, fuck them. What does it mean anyway? What's an MC, huh? MC means Mariah Carey shit. Yeah, you know? Oh, man. Fuck them. Mach jetzt keinen Scheiß, Sucker, es wird ernst, Motherfucker. Nimm dir deinen Soundblocker, fuck der 100 Motherfucker. Denn hier kommt Deep Shit, also flieg mit. Hört zu, wenn der Chief spricht und wenn er zum Beat nickt. Gibt da alles auf, Haus und Hof hat er verzockt. Man ist nur an einem Ziel dran, dass ihn jemand verstehen kann. Also bin ich da mit 100.000 Dezibel. Auch jeder mit einem dicken Fell merkt jetzt, ich habe ihn umstellt. Das ist kein Spaß, jeder fragt, what the dilly, man. Noch nicht gecheckt, hier kommt das Rap-Comedy-Mann. Ihr eher so shitty, Mann, und ich mit deiner Ho. Es ist nicht alles Gold, was glänzt wie C3PO. Das ist hochexplosiver Kampfstoff, Motherfucker. Wir lassen nie locker, sind die Crew, Motherfucker. Also pass auf, wir geben nie auf. Machen immer weiter, bis du sagst, wie sind denn die drauf? Du bist fat, Motherfucker, nächsten Track, Motherfucker. Drück die Sack, Motherfucker, Nicky Jack, Motherfucker, Bester, Motherfucker, Komma 8, Motherfucker, Page 5, Motherfucker, End Time, Motherfucker, du bist fat, Motherfucker, nächsten Track, Motherfucker, drück die Sack, Motherfucker, Nicky Jack, Motherfucker, drückst die Jack, Motherfucker, bist black, Motherfucker, East Back, Motherfucker, that's that. Das von der Fliegenberg Geschwader ist eingetroffen und lässt schnell auf Neues hoffen. Fühl mich Psycho wie besoffen und lieg schon lang vor den Boxen, my man. Page rock den Beat wie Dynamit. Ich fühl mich wie neu verliebt in Rap-Sites und Rap-Musik. Oh, wirklich ein gutes Gefühl, wenn ich mit meinen Gedanken spiele und deinen Schwachpunkt berühre. Ich mach's wie Senske, erst treib ich dich in die Enge. Dann weck ich in die Ängste, bevor ich mein Werk vollende. Ich vernichte dich komplett, doch bau dich wieder auf. Programmier dich neu auf Rap und schick dich wieder raus. Ich heiz ein Type mit 4:1 Münchens Kopf sind alarmbereit. Weil es in deren Kreisen heißt, der Grasfachmann sei eingereist. Ach so Scheiß. Wester schließt den Kreis wie Outlines, ihr City-Slickers aufschreien. Ist Tick Tracy am Aufstylen. Tick, das hat es Style, jetzt wissen sie, was ich mein. Hey, yo, die Crew ist End Time. Du bist fat, Motherfucker, nächsten Track, Motherfucker, drück die Sack, Motherfucker, Nicky Jack, Motherfucker, Bester, Motherfucker, Komma 8, Motherfucker, Page 5, Motherfucker, End Time, Motherfucker, du bist fat, Motherfucker, nächsten Track, Motherfucker, drück die Sack, Motherfucker, Nicky Jack, Motherfucker, drückst die Jack, Motherfucker, bist black, Motherfucker, East Back, Motherfucker, Dance Deck, Motherfucker. Was ich in diesen Zeilen sag, ist mehr als nur ein Statement. Scheiß auf Shake Hands mit Rap Bands, auch wenn sie jeder Depp kennt, weil ich sie fake nenn. Ich im Rap ist Javos zum Breakdance, Rape und Torso mit Spraycans. Funky wie Wheels, wenn's das Tape kennt. Ich rap nicht für Rap Ads, oder F-Dad. Jeder kennt sich auf einmal aus und sagt, das macht einen Track fat. Rap, der bewegt den Finster nie, deswegen Slayer Symphonie. Mit Hypocrisy schock ich sie und wie Inquity beschimpf ich sie. Es stimmt nie, dass ich Rap lieb, weil es zu viel Dreck gibt, den ich allein nicht wegkrieg. Hier ist meine Kritik, Jack D. Ihr seid zu verkrampft auf Beats und stampft auf Beats, die klingen wie Tanzmusik mit fetten Drums auf Weed. Ihr Fans so Freaks, check this. Ich rap lieber wie Jack ist. Scheiß auf alles, flip aus bis Page schreit, Koma ist der Fresh. Wenn ihr euch disst und Gedanken macht über die Realness, machen wir Musik, sehen das bis als Spiel und spielen es. Du bist fat, Motherfucker, nächsten Track, Motherfucker, drück die Set, Motherfucker, Nicky Jack, Motherfucker, Bester, Motherfucker, Komma 8, Motherfucker, Page 5, Motherfucker, End Time, Motherfucker, du bist fat, Motherfucker, nächsten Track, Motherfucker, drück die Set, Motherfucker, Nicky Jack, Motherfucker, drückst die Jack, Motherfucker, bist black, Motherfucker, East Back, Motherfucker, that's that, Motherfucker. Das war 4:1 aus München und der dritte Rapper, den ihr da gehört habt, war Wester MC direkt aus Oldenburg. Das Lied hieß Es wird ernst, Motherfucker und ist der Bonustrack auf der neuen 4:1 Maxi. Die heißt Wir sind so, backed with mehr. Wir werden uns auch gleich noch Wir sind so anhören. Und 4:1, ja, sind aus München, sind der Herr Minute und der Roger Reckless, heißen dann als Rapper Komma 8 und Seite 5. Sind eigentlich DJs, aber haben jetzt seit längerer Zeit schon als 4:1 Rap-Musik gemacht, wo sie auch selber rappen. Ja, wir hören uns jetzt noch den zweiten Track an, der da heißt Wir sind so. Ja. Ich bin immer am falschen Ort zur falschen Zeit. Und das wird auch so bleiben, bis ich Falten zeig. Bis ich nicht mehr kann, bis ich nicht mehr bin, aber ist scheißegal. Ich bin seit Jahren nicht mehr in. Als alle Metal wollten, wollte ich Punk und Rap. Hip-Hop for life und Skate to Death. Und jetzt, wo alle sagen, hey, der Rap ist in und Texte bringen, glaub ich nicht, dass ich der Letzte bin, der sagt, ich hab keinen Bock mehr auf Gepose, G's und Babes. Ich hör lieber die Licks von Dave Mustaine auf meinem Tape. Damit deckt man an, doch ich bin echt entspannt, weil ich texten kann, ohne nur Dreck zu sagen. Also hört euch an, was ich taug, ich hör mir an, was ich brauch. Das geht raus am Metal Punks und echte Hip-Hop-Pads auch. Viel zu viele ziehen sich, genieren sich, aber wir sind so. Hab Spaß am Rap, Spaß am Metal, Spaß auf Shows, auch wenn ihr nicht probt. Viele kapieren's nicht, probieren's nicht, aber wir sind so. Ihr habt Spaß an Dreck, Spaß am Metal, sparsamer Flow. Ihr seid doof, damit ihr's gleich wisst. Jetzt hören wir mein Shit. Entschuldigung, Herr DJ, wenn ich mich hier kurz mal einmische. Doch ich brauch ihn jetzt, den Sound von Chefs. Carrie, Tom und Jeff oder von mir aus Megadeth. Was soll ich denn machen, meint der DJ, heute ist Black angesagt. Und Prince Era und Slayer wäre doch etwas zu hart. Dann gib ihm was mit Beat, wo die Gitarre noch schiebt. Denn Tomb, Skeleton of Steel, das ist noch wahre Musik. Jetzt kommt der härteste Heat mit dem härtesten Beat. Und deine Freundin meint auch, dass ich den härtesten krieg. Und das ist Fakt. Klar, das will sie nicht verpassen. Ich benutze das ABC wie ABC-Waffen. Und noch ein guter Rat, okay. Traut mir nie. Hab keine Energie wie Jeffrey Lebowski. Es wird gefährlich, bin ich mit dabei. Also Vorsicht, Alarmstufe 3. Viel zu viele ziehen sich, genieren sich, aber wir sind so. Haben Spaß am Rap, Spaß am Metal, Spaß auf Shows, auch wenn ihr nicht probt. Viele kapieren's nicht, probieren's nicht, aber wir sind so. Ihr habt Spaß an Dreck, Spaß am Metal, sparsamer Flow. Ihr seid doof. Du da, stopp mal den Leerlauf. Hast noch nicht genug, ich pack noch mehr drauf. 4 zu 1 ist im Haus, mach die Türen zu und schmeißt alle Kids raus. Willkommen zum Meet and Greet. Wenn du hast, wie ich Rap, gibt's Bandenkrieg an alle Punks und Freaks. Wenn ihr mich nicht liebt, egal. Boom, boom, lieb Bass und Beat. Die nächsten 8 Bars sind Arschtritt, keine Panik. Noch Fragen? Frag mich. Ich bin jeden Abend vollkommen stramm. Also check das Programm, schau mich nicht so komisch an. Echt, nix verstanden, nix geblickt. Ich sag fuck you, George, wie die Dixie Chicks. Und irgendwie geht mir alles auf den Sack. Immer noch underground as fuck. Viel zu viele ziehen sich, genieren sich, aber wir sind so. Habt Spaß am Rap, Spaß am Metal, Spaß auf Shows, auch wenn ihr nicht probt. Viele kapieren's nicht, probieren's nicht, aber wir sind so. Ihr habt Spaß an Dreck, Spaß am Metal, sparsamer Flow. Ihr seid doof. Viel zu viele ziehen sich, genieren sich, aber wir sind so. Habt Spaß am Rap, Spaß am Metal, Spaß auf Shows, auch wenn ihr nicht probt. Viele kapieren's nicht, probieren's nicht, aber wir sind so. Ihr habt Spaß an Dreck, Spaß am Battle, sparsamer Flow. Ihr seid doof. DJ Michigan, Seite 5, there'll be no bullshit. There'll be no hit corners. Look before you leap, you creep, or you speak. 4-2-1, every word is heat. This is something from the underground, and it's highly classified material. Warned you, showed you, you didn't hear. Can't be so near, near, near, near, near, near. Jetzt kommt ein wieder ein bisschen englischer Rap. Und zwar kommt jetzt Rob Swift von den Executioners. Die Executioners ist eine ziemlich bekannte Turntablism-Crew. Und Rob Swift produziert seine Tracks auch so. Das ist sehr schön anzuhören. Wir hören jetzt Interview with Colored Man, was, wie schon am Titel zu hören, auf jeden Fall auch ein politisch anspruchsvoller Ton ist. Der MC, den ihr hört, ist Supernatural und produziert, wie gesagt, von Rob Swift zusammen mit DJ Radar. Good evening, ladies and gentlemen of the press. Welcome, college and university professors and guests. We're extremely proud tonight to have with us a very special, special guest. For the first time, we'll conduct a live interview with the greatest hero of all time. We're grateful to him for taking time out from his hectic schedule to be with us today. So let's hear it for him, folks. The biggest applause ever for our special, special guest, champion of the innocent, protector of the meek, Colored Man. Thank you. But we're very pleased to have you here with us tonight, sir. Let's get right to the first question. We all know you were born on the planet Ebony. Now, just how far is planet Ebony from Mars? 360 degrees from Mars, and we got black stars, seven suns. That's the way that we run on ebony. Yo, we speak Ebonics, smoke chronic. Got robots that got bionics. Think beyond planets, don't understand it. Do you understand? It's me, your friendly neighborhood colored man, walking through on my team. My colors are red, black, and green. On the back of my cape, there's no escape. The planet ebony I live on is truly great. I'll inflate to a different place, interject with your interface. Now, will you agree with me? Can you see the planet of ebony? Sir, we all know about your super ebonite eyesight. Exactly how far can you see? I can see through walls, I can see through floors. I can see through steel, I can see through doors. I can see that this game needs to change. I can see inside an evil brain. I can see from 360 to zero. I can see more than old Miss Cleo. I can see that MCs are whack. They step to the mic and they bring no facts. I can see what you can't understand. I can see the world needs a colored man like me, yo, to come save that. And I can see that cats got whack tracks. And I can see things that you can't see. Yo, you, can you really see me? My ebony eyesight works through I3. What's the next question that you have for me? There's just one more question I'd like to ask you. When you leave, which way are you going? I'm headed to the crap nebula, the space cantina. After that, I relax with a late night dreamer. Talk about the things that I've did or done. How I ran around Saturn and I walked on sun without getting burned. Could you comprehend? And I could do that cause I have melanin. I say a Kibalon, go 360 degrees. Yeah, I spark massive amounts of trees. Couldn't you tell that I'm from a different plane? Color man thinks on an astral plane with an astral brain. Yeah, like I said, all these thoughts, they come from the head. Supernatural experiences, paranormal disturbances inside of the force. You better break north if you don't have a plan. If you need me, just call Colored Man. There he goes, folks, into the sky. It's Colored Man. Jo, das war Rob Swift. Jetzt hören wir uns erstmal ein 10-Minuten-Set an von den Goldfinger Brothers aus Basel. Und zwar ist es aufgenommen am 11.04. dieses Jahres auf einer Jam, die nannte sich Basel, der Jam ist für die. So gut, versucht es mit meinem Schweizerdeutsch mal zu machen. Und danach versuchen wir mal den DJ Montes ans Telefon zu kriegen. Ich hoffe, der geht ran. Also ihr hört jetzt gleich die Goldfinger Brothers, das sind DJ Lafebvre und DJ Montes. Sind auch in Wirklichkeit Brüder. Und die machen jetzt hier eine 4-Turntable-Action über ungefähr 10 Minuten. Und es ist halt live. Das hört man auf jeden Fall raus, aber es haut rein, keine Frage. Oh, Caserne, ein Applaus! Ciao ragazzi! Ein Applaus! Tempo al tempo! Zacco, Mimo, Goldfinger! Ok, lo show di tempo al tempo non è finito. Jetzt haben wir eine besondere Sache noch. Sehnt ihr die zwei geile Sicher dahinter? Könnt ihr euch vorstellen oder muss ich mathematische Regeln erklären? Okay. Goldfinger. Bella Spray! DJ Lafebvre, DJ Montes, with the effects. Jack, you 2004 style. On the wheels of steel. Hä? Hä? Coast to coast. Yeah, okay, das waren die Goldfinger Brothers live. Und jetzt haben wir den schon in der Leitung, den DJ Montes. Sag mal hallo. Hello, Coast to Coast. Alles klar, das ist schön, dass du da bist. Alles klar, ey. Na, total gut, wir freuen uns. Ja, super, ey. Da geht's gleich los, erzähl uns mal, wie lange legst du schon auf? Also, ich mache das jetzt etwa schon seit 10 Jahren. Mit meinem Bruder zusammen, ja. Er macht das noch ein bisschen länger schon. Er hat mich natürlich, er ist ein paar Jahre älter als ich und hat mich inspiriert dazu und wir machen das seit etwa 9 Jahren machen wir zusammen so Sound. Ja. Ja, auf 4 Plattenspieler immer. Und du bist der jüngere Bruder, ne? Ich bin der Junge, ja, alles genau. Klar. Und ich hab gelesen, dass du auch gemalt hast, dass du Graffiti-Künstler bist. Dadurch habe ich dann meinen Namen weitergenommen so in die DJ-Szene. Ich habe früher gemalt mit Montes und das war ziemlich eine coole Zeit so. Ach, auf jeden Fall. Aber halt auch viel mit Stress verbunden so, ja. Die Polizei und so, und dann habe ich halt irgendwann mal aufgehört und mir was ein bisschen ruhigeres gesucht. Also war jetzt, was die Sache Hip-Hop angeht und Auflegen, dein Bruder dein größter Einfluss oder gab es noch andere ja, DJs? Ja, kann ich schon so sagen, ja. Also er war wirklich der, so der der mich da darauf gelüpft hat. So, ich weiß nicht, ob ich selber auf die Idee gekommen wäre, mir zwei Plattenspieler zu kaufen und da einen Mixer und da mal versuchen, irgendwas zu scratchen oder sonst was zu machen, weil er hat da mich schon ziemlich raufgepusht. So. Also ich habe ihm zugeschaut, wie er es macht und so, und das hat mich total inspiriert. Alles klar. Ihr produziert ja auch selber, womit produziert ihr denn? Also wir haben jetzt wir sind noch die DJs von einer Band, die ja. Nennt sich Tempo al Tempo. Die kennen wir schon. Unsere nächste Frage, jo. Ah, okay. Bin ich jetzt zuvor gekommen. Ist in Ordnung. Also wir haben zusammen, das sind eine italienisch sprechende, rappende Band. Jo. Und mein Bruder und ich, wir produzieren einfach noch nicht wirklich so wahnsinnig lange, weil unser MC, der eine MC, der hat da fast alle Beats bis jetzt immer produziert. Ah, MC Fumo. Oder? MC Fumo, ganz genau. Ja. Das ist so, right. So ein Oldschool-Italiener von Italien, der so in der ersten Stunde schon da am Start war, so in Italien. Leon Cavallo, vielen Leuten sagt das noch was, das war so ein autonomes Center in Mailand. Ja. Und der war da, in der ersten Stunde war er da so dabei. Also totaler Oldschooler von Italien. Jo, und entsprechend, du hast schon das autonome Zentrum angesprochen, sind auch die Texte und eure Ansprüche ein bisschen politischer? Ja, schon. Also die MCs, die haben schon, also vor allem der Fumo, der ist ja sehr politisch orientiert und so scheißt ein bisschen auf Berlusconi runter. So, ja. Nein. Kommt bald was raus wieder von Tempo al Tempo? Ihr habt ja bis jetzt auf jeden Fall schon ein Album draußen. Genau, wir haben das Debüt, also eigentlich haben wir schon zwei Alben draußen. Okay. Und wir haben ein Album in Italien veröffentlicht, das war so circa 98. Da haben wir in Flying Records hat das veröffentlicht. Das war aber da ging ziemlich viel schief, weil die Plattenfirma dann bankrott ging und so und die Platte nie in die Schweiz kam oder überhaupt nach Deutschland oder so. Das war wirklich nur in Italien eine kurze Zeit in den Läden vorhanden und so. Und wir gingen dann persönlich mit dem Auto in das Lager vorbei und haben da tonnenweise von Platten geholt und haben sie einfach immer an den Konzerten so verkauft. Ja, cool. Und wie gesagt, dann haben wir halt das zweite Album, jetzt Festa Mobile, haben wir jetzt als unser Debütalbum eigentlich so angeschaut, weil da dann der Vertrieb geklappt hat und alles. Und da haben wir dann ziemlich, also in der Schweiz lief es ziemlich gut. So, ja. Habt ihr jetzt schon ein neues Album gerade in Planung? Wir sind an einer EP dran. Ah. Also wir haben so eine kleine EP am Start. Das sind eigentlich die Songs alle schon aufgenommen. Das ist aber eher wieder so ein kleiner Stilbruch, weil wir machen, das ist eine Reggae-EP sozusagen. Ah. Also es ist nicht mehr wirklich Hip-Hop, sondern wir haben die MCs dazu gezwungen, ein bisschen Reggae zu singen. So. Ihr habt die dazu gezwungen. Was würdest du denn sagen, welche anderen Musikstile beeinflussen in euch? Also ich selber war schon zweimal in Basel und weiß, da doch sehr viel los ist. Ja, also man kann wirklich so sagen, der Reggae hat uns in den letzten Jahren ziemlich extrem beeinflusst, so ja. Also das ist sicher neben dem Hip-Hop so der zweite große Einfluss, den wir im Moment so haben. Und sonst, also wie gesagt, ich bin total offen und ich höre extrem viel verschiedenes Zeug. Ich sample auch extrem viele Sachen so von Jens, also von irgendwelchen thailändischen Tapes, die ich irgendwie irgendwo höre und also alles Mögliche. Also da gibt es bei mir keine Grenzen. Ja, so ist das ist doch interessant auch für die Hörer dann, wenn ihr so genau. Viele Einflüsse habt. Nochmal eine andere Frage. Würdest du sagen, dass ihr, oder wie ist es, könnt ihr von der Musik schon leben? Oder wie läuft es bei euch? Also es ist so, eine Zeit lang habe ich nicht gearbeitet, also nur Sound gemacht, aufgelegt und Konzert gegeben und so. Und es ging ziemlich gut, aber Ende Monat war es halt schon immer so ein bisschen knallig. Also man musste wirklich den letzten Rappen, also in der Schweiz hatten wir einen Rappen, nicht mehr Euro oder Cent. Wir haben den letzten Rappen zusammengekratzt und das war dann zum Teil nicht wirklich cool. So. Oder du musstest dich einschränken, du konntest nicht richtig Platten kaufen mehr, so, du kannst nicht mehr auf deinem Level eigentlich bleiben, wo du eigentlich sein möchtest. Und das war dann eigentlich nicht so cool. Darum habe ich wieder mehr gearbeitet. So, ja. Okay, und erzähl. Ah, erzähl weiter. Ja, also es ist einfach, es war ziemlich hart und mühsam die Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, also wo ich nur aufgelegt habe. Aber es war auch eine sehr inspirierende Zeit. So. Also ich habe extrem viele Techniken ausfeilen können so, und ziemlich viel, wir waren extrem viel unterwegs und so und konnten uns wirklich Zeit nehmen für gewisse, also wenn wir irgendwelche Shows gegeben haben, waren wir noch 2-3 Tage länger dort und so und haben das Ganze ein bisschen ausgedehnt und so und Leute kennengelernt, genau. Und das war auch ziemlich wichtig. Ja. Ihr versucht ja auch italienische, deutsche und Schweizer Rapper zusammenzubringen. Und das genau, ist ja und auch französische. Ja. Und auch französische, genau. Ihr habt jetzt noch einen neuen MC bei Tempo al Tempo schon seit einer Weile, genau, der auf Französisch rappt. Habt ihr noch andere Projekte irgendwie, wo ihr versucht, so übernational was an den Start zu bringen? Also, was wir haben mit einer deutschen Crew haben wir ziemlich viel am Start, und zwar das mit Main Concept. Hi, Munich City. explizit, mit dem haben wir jetzt schon gewisse Tapes gemacht, also die ganzen Blood Brothers. Ja, die Blood Brothers, genau. Die haben wir jetzt mit ihm gemacht, mit ihm und Roger Reckless. Das sind, finde ich, also explizit ist mein absoluter Favorite DJ in Deutschland. Ich finde der verdient einfach nur Props, Respekt und was auch immer. Wir haben gerade 4-1 gespielt. Ah, cool, geil. Ja. Und letzte Woche habe ich Main Concept, war ja in Oldenburg jetzt. Die sind ja gerade mit Beginnern auf Tour gewesen oder sind immer noch. Genau. Ja, da habe ich einen David interviewt gehabt, genau. Ah, cool, ja. Eben, sie sind menschlich, sind super Typen. Das ist bei uns extrem wichtig, oder? Dass da die menschliche Seite stimmt und dann halt auch die musikalische Seite. Also die haben so einen coolen Soundgeschmack und da treffen wir uns extrem gut. Und wir wollen mit dem David wollen wir auf jeden Fall noch 1-2 Tracks noch aufnehmen. So. Das würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ey. Da freue ich mich auch schon drauf. Genau, da werdet ihr was hören. So. Ja. Da ihr auch viel unterwegs seid, kannst du irgendwie feststellen, ob es Unterschiede beim Publikum gibt, so zwischen Schweizer Publikum, deutschem Publikum. Ich würde ja zum Beispiel sagen, dass die Schweizer auf jeden Fall lockerer sind so im Allgemeinen als viele Deutsche. Ja, also das habe ich auch schon festgestellt. Wir haben ja viel jetzt schon in München aufgelegt, eben weil durch diese Connection explizit Main Concept und uns und so, da haben wir oft in München aufgelegt und sie haben halt auch oft hier bei uns in Basel aufgelegt. Und da merkt man schon gewisse Unterschiede zum Teil. Also die Leute hier in Basel oder in der Schweiz allgemein gehen einfacher zu dem Sound ab als, sage ich jetzt mal, in Deutschland. Ja. Aber vielleicht hat das auch ein bisschen zu tun, da Basel vielleicht ein bisschen so eine Kleinstadt ist, so, weißt du? Ja, da kennst du schon. Also zum Beispiel, wenn wir in Zürich auflegen, da ist das wieder schon ein bisschen anders, oder? Zürich ist schon eigentlich ziemlich eine große Stadt und so ein bisschen eine Metropole schon, oder? Und da merkt man auch schon wieder einen kleinen Unterschied. Aber auch die DJs, die von Deutschland kommen, die, also zum Beispiel, jetzt war letzte Woche war bei uns DJ Kalle, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Sag mir, Berlin, DJ Kalle. Nein, sag mir gerade nichts, aber ja, das ist so, der ist auch schon ewig dabei. So. Und der sagt auch, also die in der Schweiz gehen die Leute zu Sound ab, wo in Deutschland nicht vorstellbar ist. So. Und das ist eigentlich noch speziell so. Ja. Na alles klar, wir haben jetzt noch eine Abschlussfrage, und zwar, habt ihr eure goldenen Finger versichert? Nicht, oder? Nee, natürlich. Was meinst du, wie viel wären die wert? Ja, also nein, da keine Ahnung. Also wirklich, dieser Name ist durch einen Jux so entstanden und durch dieses Lied von Shirley Bassey. Mhm. Ja. Und nein, natürlich nicht, haben wir da irgendwas versichert. Alles klar. Wir haben höchstens unsere Platten und unser Plattenspiel und Mixer versichert. Ja, besser so. Das ist viel wichtiger. Ja, alles klar. Ja, dann bedanken wir uns jetzt, würde ich sagen, für das Interview. Ja, ich danke euch. War klasse, ne? Super, dass es geklappt hat. Vielleicht bleibst du noch kurz in der Leitung, während wir das nächste Lied spielen. Dann können wir es nochmal bedanken. Okay, Leute, dass ihr Bescheid wisst, jetzt kommt hier eine deutsche Oldschool-Gruppe, nämlich No Remorse mit Slaughtering MCs. Yes. Voll geil. Na klar, geht weiter. Na? Ist er weg? Das ist weg. Mhm. Hallo? Mhm. Wahrscheinlich, wenn du das Ding runter machst. Okay, das war No Remorse. No Remorse, das sind MC Crack, DJ Stylevoss und TNG, der die Beats baut. Und wirklich ein Urgestein des deutschen Rap und machen wirklich so diesen schönen Hardcore-Rap. Und die waren jetzt viele Jahre nicht mehr aktiv oder sind natürlich alle so aktiv geblieben, aber es ist lange nichts mehr von No Remorse an sich rausgekommen. Und jetzt gerade, vor ein paar Monaten, ist eben eine neue Maxi rausgekommen mit 4 Stücken drauf. Und wie ihr eben schon gehört habt, MC Crack, der hat früher auf Englisch gereimt. Und auf der neuen Maxi reimt er auf Deutsch. Das ist auch sehr interessant, weil dann verstehen den auf jeden Fall alle und was er für eine Message hat. Deswegen hören wir jetzt Nazi, Hitlerschwein. Ha, korrekt. Nazi, Hitlerschwein, ja, ich vernichte dich, über dich dichte ich Killerferse, ich mache dich zum Opfer, dann komm ran. Spätestens jetzt merkst du, Puppe, das Rap sei nicht ereilt. Steh nackt vor mir und schrei ein Scheiß dich heil. Mit unberechenbarer Mathematik, die dich verfolgt, haben meine Raps zu Recht hassvernichtenden Erfolg. Seit dem Holocaust hast du nicht gelernt, wie man dich benimmt. Wo seid ihr bestraft, außer bei einem kleinen Kitsch? Du hast in der Schule wohl keine Geschichte gehabt, was? Nun gibt's ne Nachschulung mittels Hip-Hop, ne krasse Naseneinbrennung. Nazi-Schwein, ich bin alles andere als allein mit meinem Reim und meiner scheiß Einstellung. Die einzige Lösung, Fresse halten, letzte Warnung. Ich trage den Namen Crack on Crack zur Tarnung. Mit dem Black und Decker Bohrer rein in dein Auge, mit dem anderen versiegt. Und Schlaue wissen, dass böses Denken nicht nur Nazis liegt. Schon klar, vergangen ist vergangen und somit Geschichte. Doch wenn ich von Deutschland im dritten Jahrtausend berichte, kann ich die abgefuckten Fakten von früher ableiten. Fremdenfeind verrecke und merke den Namen Crack. No Remorse. Neuer Track, wir hoffen, da kommt jetzt bald noch mehr außer dieser vier Stück EP. Und im Herbst gibt es vielleicht ein Festival in Emden, wo No Remorse live spielen werden. Das ist alles noch nicht ganz klar, aber wir würden uns riesig freuen. So, jetzt gibt es einen kleinen Party-Tipp. Am Donnerstag, dem 20.05., gibt es im 3-Fragezeichen in Emden wieder eine Drum-Bass-Party. Und da legt wieder, das ist organisiert von der Bass Rotation Crew, die auch hier ihre Sendung machen, alle 4 Wochen. Nächste Bass Rotation Sendung läuft in 2 Wochen. Und am 20.05. zu Himmelfahrt, wie gesagt, im 3-Fragezeichen, mit DJ Crank aus Oldenburg, Byronic hier aus Emden, Highsider, Daddy B, Yoda, das bin ich, und Prof D, Thrasher, Fantasy und Minster am Mikrofon. Wird bestimmt wieder eine schöne Party. Bei der letzten Party im 3-Fragezeichen war die Hütte total voll und es hat riesen Spaß gemacht. Drum hören wir jetzt auch einen Drum-Bass-Track. Und zwar hören wir einen bis jetzt unveröffentlichten Track, der allerdings in ungefähr 1-2 Monaten so auf Vinyl erscheinen wird. Und zwar vom Leipziger TTX. TTX ist schon auch ziemlich lange im Musikbusiness aktiv und hat früher in Bands gespielt mit so lustigen Namen wie Pinkelpause oder Matroschka-Effekt. Macht aber auch selber elektronische Musik und sehr verprägten, so wie wir sagen, wissenschaftlichen Drum and Bass. Wir hören jetzt das Stück Ja, mit ganz vielen A's drin, deswegen kann ich das nicht so korrekt aussprechen. Auf jeden Fall ist es der Hammer. Und ich würde auch sagen, wir verabschieden uns gleich, weil das Stück dauert länger als 5 Minuten. Und ich entschuldige mich nochmal hier für einige Unstimmigkeiten mit der Technik, aber ich saß jetzt hier seit 2 Monaten nicht mehr. Deshalb, und mit dem Interview war alles nicht so leicht. Wir sagen dann Tschüss in 4 Wochen, und zwar ganz genau am 26. Mai gibt es wieder um 9 Uhr Coast to Coast und um 8 Uhr World of Reggae. Ja, yeah, World of Reggae vorher war eine sehr schöne Sendung, den wollten wir noch grüßen, weil es war echt wieder sehr schön. Außerdem verweisen wir noch auf unsere Website. Genau. Das ist www.coastradio.de. Ganz einfach, coastradio.de. Dort findet ihr Playlists, dort findet ihr kleine Informationen zur Sendung nebenbei. Außerdem den ganz wichtigen Aufruf, falls ihr aus der Gegend seid und selbst Musik macht. Wir würden euch gerne hier natürlich vorstellen und spielen, ein Interview machen. Das wäre wirklich korrekt. Und wenn ihr uns, da findet ihr auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse, an diese E-Mail schreiben könnt, wie die beiden Gold Brother DJs heißen. Goldfinger Brothers DJs heißen. Alles nicht so leicht. Dann gewinnt ihr das Coast-to-Coast Mixtape. Und vielleicht ein Goldfinger Brothers Mixtape dazu, die sind auf jeden Fall sehr hörenswert. Alles klar. Also es verabschieden sich Adrian Barne und Franz Hahnemann. Peace.